diese Worte zum Segen in unseren Herzen. We ask in Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Let's stand for a moment, just move around, maybe just turn around. Stehen wir mal einen Moment auf like und bewegen uns mal ein bisschen. And just move around and shake someone's hand again and just get some blood in your brain and maybe open a few windows, get some air. Do we need any oxygen in here? Did we open a couple windows? Brauchen huh? wir ein bisschen Frischluft? Yeah. Open the doors a little bit. Yeah, it's wonderful. Okay, that's great. Okay, turn with me to Ephesians chapter 4. Schlagt einmal mit uns hin zu Epheser Kapitel 4. I wanted to start this series about 6 months ago. Ich wollte diese Serie bereits vor 6 Monaten beginnen. Maybe before that. Oder vielleicht sogar noch vorher. But didn't feel that the church was ready for it. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Gemeinde dafür bereit war. This series is just going to be the most important thing for us. Und diese Serie wird einfach ganz, ganz wichtig, am wichtigsten eigentlich für uns sein. Really felt that we needed to hear about discipleship before we started this series. Und ich hatte wirklich den Eindruck gehabt, dass wir zunächst einmal über die Jüngerschaft, über die Nachfolge hören müssen, um dann einfach auch in diese Serie einsteigen zu können. So, we spent 13 weeks on discipleship. So haben wir 13 Wochen mit der Jüngerschaft verbracht. The process of becoming like Christ. Dieser Prozess, in dem wir wie Christus werden. The freedom. Die Freiheit, the intentionality, die Absichtlichkeit, the price that must be paid, der Preis, der bezahlt werden muss, the price is losing my pride and self-will, der Preis, einfach meinen Stolz, meinen Eigenwillen zu verlieren und loszulassen, nine habits of a disciple, die 9 Gewohnheiten eines Jüngers to receive, zu empfangen, to confess, zu bekennen, to act, daraufhin auch zu handeln, to learn, zu lernen, to discern, Unterscheidungsvermögen to persevere, zu haben, auszuharren, and then to rest, dann auch zu ruhen, and then to interact with each other authentically, miteinander einfach einen authentischen, eine authentische Beziehung zu führen, and then to live in God's love, und dann in Gottes Liebe zu leben, a life of giving yourself away, ein Leben, was sich selbst hingibt. And then, I thought, now we can start the series, and I thought, no, we're not ready yet. Und habe ich gedacht, vielleicht können wir jetzt. Nein, nein, das ist noch nicht der Zeitpunkt. I thought we really need to spend more time on being authentic. Ich habe mir gedacht, wir brauchen noch mehr Zeit, dass wir wirklich authentisch miteinander umgehen. And to understand that God is trying us so that He brings us through storms, so that our faith is refined and it becomes real. Und dass Gott uns wirklich prüft und dass er unseren Glauben einfach durch Stürme bringt, dass er wirklich authentisch und ganz echt ist. And with the momentum of all that God did at Christmas, und mit diesem Schwung, den wir empfangen haben von Gott und mit all dem, was er zu Weihnachten and getan with hat, all the momentum that he did at Easter, und auch all diesen Schwung, den wir empfangen haben zu Ostern, and the 5 weeks of absolute madness that we put in preparing this place for Easter, und diese 5 Wochen dieser völlig verrückten Arbeit, die wir da gemacht haben, um alles hier vorzubereiten für Ostern. We are now ready. Jetzt sind wir bereit. And the series is on ministry. Und die Serie geht über das Dienen, über den Dienst. And tonight's message is God's design for the church. Und die Botschaft heute Abend, die handelt von Gottes Design für die Gemeinde. I was in California about 10 years ago. Vor 10 Jahren war ich in Kalifornien. And I visited this really great church of about 5,000 people. Und da habe ich diese großartige Gemeinde besucht mit etwa 5,000 Leuten. And it was no wonder the preacher was just awesome. Und das war kein Wunder, dass so viele waren, weil einfach der Prediger, der war so großartig. Wow, these messages. Wow, die Botschaften. And I met him afterwards. Nachher konnte ich dann auch treffen. And then I forgot about him. Und dann irgendwie habe ich ihn vergessen. About 8 years later, I was in California again. 8 Jahre später war ich wieder in Kalifornien. Visiting Rick Warren's church. Habe die Gemeinde von Rick Warren besucht. I spent some time with the missions director. Und habe dann auch ein bisschen Zeit mit dem Missionsdirektor verbracht. And he said to me, Rob, you really need to listen to this series. Und er hat mir gesagt, Rob, du musst dir wirklich diese Serie da anhören. It's called the High Impact Church. Das heißt, die Gemeinde mit einer starken Wirkung. By some guy called Chip Ingram. Und der Sprecher dieser Serie ist der Chip Ingram. So we started watching it. Also haben wir es gemeinsam angeschaut. I know this guy. Somewhere. Den kenne ich doch irgendwoher. It was the same guy. Und das war genau der gleiche. And he had started now his third church in Atlanta. Und er hat jetzt bereits seine dritte Gemeinde in Atlanta gegründet. Two times he took 50 people and made them high impact churches of thousands of people. Und dreimal jetzt hat er bereits zweimal Gemeinden von 50 Leuten einfach aufgebaut zu Gemeinden von vielleicht ein paar tausend. To a high impact church. Und zwar zu Gemeinden, die einfach eine ganz starke Wirkung haben. One more time again. Und jetzt macht das noch einmal. And what is a high impact church? Und was ist eine Gemeinde mit dieser starken Wirkung? Let's put ourselves to the test. There's three things. Vielleicht können wir uns einmal selbst da vor diese Prüfung stellen. It is a church that is constantly seeing unsaved people come to Christ. Es sind drei Dinge. Erstens, eine Gemeinde, die einfach beständig erlebt, wie Menschen zu Christus finden. We constantly have guests. Und wir haben immer Gäste da. I talked to somebody yesterday and they said that their church has a guest like every 5 or 7 months. Ich habe gestern jemanden gesprochen und die Person sagte mir, naja, bei uns in der Gemeinde, da gibt es so alle 7 Monate vielleicht einen Gast. One person, you know? Dass eine Person mal vorbeikommt. We have a lot of guests. Ja, wir haben sehr viele Gäste. It's wonderful. Und das ist wunderbar. How many unsaved people do we see come to Christ? Aber wie viele unrettete Leute erleben wir, wie sie zu Christus kommen? Number one, Punkt 1. Characteristic of a high impact church. Und das ist das erste Merkmal einer Gemeinde, die eine starke Wirkung hat. Number two, Punkt 2. That the believers who attend the church, the members, Punkt 2 ist, dass die Gläubigen, das heißt die, die Mitglieder dieser Gemeinde sind, their lives, they are in the process of becoming like Christ, dass diese Leben sich dahin entwickeln, dass sie wie Christus werden. To such a degree, und zwar zu einem solchen Maß, that they are changing their worlds, dass sie ihre kleinen Welten einfach verwandeln. They're affecting their family, sie haben einen Einfluss auf ihre Familie, and their schoolmates, auf ihre Klassenkameraden, and where they work. Dort, wo sie arbeiten. They are auch. Truly the light of the world, where they go. Sie sind das Licht der Welt, wo auch immer sie hingehen. That's number two. Punkt Nummer zwei. Number three, Punkt Nummer drei, is that the church as a whole, Punkt Nummer drei ist, dass die Gemeinde als Ganzes, CEG, die CEG, is affecting the community, eine starke Einwirkung hat auf die gesamte Gesellschaft drumherum. Now our kindergarten is like a cannon. Der Kindergarten ist einfach wie eine Kanone. Someone told me your kindergarten is like the most incredible testimony of Christ to an unsaved community. Euer Kindergarten, sagte mich jemand, ist einfach ein unglaubliches Zeugnis für Christus hier in der Umgebung. We have a school. Wir haben eine Schule. We go to the refugees. Wir gehen zu den Flüchtlingen. We go to the prostitutes. Wir gehen zu den Prostituierten. We do a lot of things outside to help the community of Vienna be a better community. Da gibt es viele Dinge, die wir einfach nach außen hin tun, um der Gemeinschaft oder Gesellschaft in Wien zu helfen, dass es eine bessere Gesellschaft wird. But do we do it, will we grow to such a point or such a degree, aber werden wir uns da entwickeln und zu einem Punkt hin wachsen, that it will even be talked about in the government, dass man selbst in der Regierung darüber spricht. Maybe we are already. Vielleicht ist es bereits so. High impact. Eine starke Wirkung. We can double, triple, quadruple. We need to be tenfold. Wir können es verdoppeln. Vervierfachen, vervielfachen, verzehnfachen in der Wirkung. The light of the world. Licht der Welt. Now, 90% of the churches in the world, 90% der Gemeinden, über 90% der Gemeinden, a survey was taken, gemäß verschiedener Untersuchungen, it can safely be said, are not growing because they have designed their church falsely. Gemäß dieser Untersuchung kann man sagen, dass über 90% der Gemeinden in der Welt irgendwo ihre Gemeinden falsch aufgebaut haben, nach einem falschen Design. Over 10,000 pastors in America every year leave their church. Über 10,000 Pastoren in Amerika verlassen ihre Gemeinden every jedes Jahr. Every year 10,000 quit. 10,000, sie geben einfach auf. probably the big reason is the church is designed the wrong way. Wahrscheinlich ist der Hauptgrund dafür, dass die Gemeinde einfach nach einem falschen Design gebaut ist. And this is what we want to talk about today. Und darüber wollen wir heute sprechen. God's design for the church. Wir wollen heute sprechen über Gottes Design für seine Gemeinde. Now, if we go to Ephesians 4, und wenn wir hinschlagen zum Epheser Kapitel 4, we'll pick it up with verse 7. Und beginnen mit Kapitel 4, Vers 7. Now, this works right off of Easter. Und das lässt sich sehr, sehr gut anschließen an Ostern. Because it mentions and talks about the ascension of Christ on high. Denn da wird ja die Auferstehung, dann auch ja, die Auferstehung Christi erwähnt. Verse 7. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maßgabe Christi gegeben worden. This is why it says. Darum heißt es. When he ascended on high, he led captives, or he led captivity. He led the captives. I don't know how it says it. What does it say in your Bible? Captivity captive. Yeah, he led captivity captive. Als er hinaufgestiegen ist in die Höhe, hat er Gefangene gefangen geführt. In my Bible says he led captives in his train or in his robe or in his flight. Da hat er Gefangene einfach hinaufgeführt mit sich. And gave gifts to men. Und den Menschen Gaben gegeben. Now I want to show you something on the screen. Ich möchte euch jetzt etwas zeigen hier auf der Leinwand. Maybe to help you understand a little bit. Vielleicht hilft euch das ein bisschen, das zu verstehen. Okay, it's coming up. Now it's not a very good sketch, but I got it out of a book I've had for years and years. Das stammt aus einem Buch, was ich seit Jahren habe. Now, if you look, this is a picture of the Earth. Das ist einfach so jetzt ein gezeichnetes Bild der Erde. You see three crosses on the top. Und oben auf der Erdoberfläche könnt ihr da drei Kreuze sehen. Jesus in the middle. Jesus in der Mitte. And the repentant thief on the left. Auf der rechten Seite den reumütigen After they died, Verbrecher. They descended into the lower parts of the earth. Und nachdem er stirbt, geht seine Seele, sie sinkt herab in die Tiefen der Erde. Into paradise. Und zwar in den Bereich des Paradieses. This is Luke chapter 16. It's called Abraham's bosom. Das ist gemäß Lukas Kapitel 16. Dort wird es der Schoß Abrahams genannt. All believers who died, alle Gläubigen, die starben, from the beginning of time would go down there. Seit Anfang der Zeitgeschichte, sie würden eben dorthin sinken und sich dann an diesem Ort befinden. Except for Enoch. Ausgenommen eben der Henoch, God took him. Den ja Gott zu sich nahm. Now that was Abraham's bosom, and you remember the story of the rich man and Lazarus. Erinnert euch an die Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus. Lazarus died and he went to Abraham's bosom. He was in paradise. Lazarus starb und er befand sich dann in Abrahams Schoß im Paradiese. Jesus said to the thief on the cross, "Today you will be with me in paradise." Jesus sagte zu dem Verbrecher am Kreuz, der reumütig war, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Now on the dark side, which is called Hades. Und dann gibt es in der Unterwelt auch eine finstere Seite. Sie wird als Hades bezeichnet. Actually, the whole thing at times is called Hades. Manchmal wird auch das Ganze, die ganze Unterwelt als Hades bezeichnet. Depending how you read the text. Abhängig davon, wie der Text zu lesen ist. Like Jesus said, the gates of Hades will not prevail against us. Zum Beispiel sagt Jesus, die Pforten der Hölle, in dem Fall im griechischen Hades, werden uns nicht überwinden. Well, are you talking about paradise, Lord, or the dark side? Sprichst du jetzt über die eine oder andere Seite, die Paradiesseite oder die finstere Seite? The dark side. Die finstere Seite. So, now when he rose from the dead, when he died, he descended, and he was there 3 days and 3 nights with all these believers. Stieg er hinab eben in diese Unterwelt, und dann war er dort im Paradies bei all den Gläubigen. And when he rose from the dead, he took them all with him. Und als dann wieder auffuhr, nahm er sie alle mit sich. And in Matthew chapter 27, some of them he allowed to go back into their bodies and be resurrected. Und in Matthäus Kapitel 27 gab es einige, bei denen er zulässt, dass sie wieder in ihren Leib gehen konnten und auferstanden und den Leuten sich zeigten. And it says they were walking through Jerusalem. Und es heißt von ihnen, dass sie eben durch Jerusalem zogen. Hello, I'm home. Hallo, ist jemand zu Hause? Wow, I mean, this guy died 15, 20 years ago and he's walking around again. Der starb vor 15 oder 20 Jahren. Look at me. Look at me. I'm in my resurrected body. Hier habe ich meinen Auferstehungsleib. And he said to Mary Magdalene, he said, look, don't touch me. I've not yet ascended. Und Jesus sagte zu Maria Magdalena, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. So he just stopped off. I guess all these people were waiting around and just watching what he was doing, like, wow, cool, look at this. Kurze Pause gemacht, er hielt eben an. Then, die Leute haben geschaut, was macht er da? He led them all into his father's kingdom. Und dann hat er sie mitgenommen und hat sie hingeführt in das Reich seines Vaters. And the picture is this victorious general bringing all of his captives with him. Und das Bild ist das eines siegreichen Generals, der all die Gefangenen da freilässt und mit sich nimmt. But the difference is he took them captive from darkness into light. Und der Unterschied ist aber, dass er sie genommen hat aus der Finsternis und sie dann geführt hat ins Licht. And when a general would come back to Rome, he would give people gifts and gifts from all the spoils that he took. Und wenn ein General zurückkehren würde aus dem Krieg, siegreich nach Rom, würde er dann seine Beute nehmen und dann würde er überall Gaben verteilen. And the people were so happy they got something from the victory. Und die Leute waren dann so fröhlich und glücklich, weil sie etwas auch bekommen haben, partizipieren konnten an diesem Sieg. And we did too. Und so haben wir auch genau einen Anteil bekommen. Und als er auffuhr in seine Herrlichkeit und sich niedersetzte, it wasn't long after that he sent the Holy Spirit to earth. Nicht lange danach hat er den Heiligen Geist auf die Erde gesandt. And Pentecost happened. Und Pfingsten geschah. And the Holy Spirit came and indwelled us. Und der Heilige Geist kam, um uns innezuwohnen. And each believer got a gift. Und jeder Gläubige bekam eine Gabe. Each one a portion from the victorious Christ. Jeder seinen persönlichen Teil von dem Sieg Christi. We all got something from him. Wir alle haben etwas von a ihm gift erhalten. Of mercy, a gift of prophecy. Die Gabe der Barmherzigkeit. Gift of helps, a gift die Gabe of discernment. Der Weissagung, der Hilfeleistung, a gift of des encouragement, a gift of healing. Der Ermutigung, der Heilung. A gift of comfort. Des Trostes, a gift of knowledge. Der Erkenntnis. We all got something. Jeder von uns hat etwas erhalten. Now let's continue on. Machen wir weiter. Verse 9. Vers 9. What does he ascended mean except that he also descended to the lower regions of the earth? Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? And he who descended is the very one who ascended higher than all the heavens. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel. In order to fill the whole universe. Damit er alles, das heißt das gesamte Universum, erfüllte. Now watch. Nun schau zu. It was he who gave some to be apostles. Und es war er, der die einen als Apostel gegeben now, hat. He gave gifts to men, er gab den Menschen Gaben. And now he gives men as gifts. Jetzt aber gibt er Menschen als Gaben. He gave some to be apostles, some to be prophets. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Some to be evangelists and some to be pastors and teachers. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. But the pastors and teachers, aber diese Pastoren und Lehrer, is actually two functions of one person. Das sind zwei Funktionen ein und derselben Person. Because the word teachers has no article. Denn das Wort Lehrer hat im Griechischen keinen Artikel. And in the Greek grammar, if it doesn't have an article and it's and the word and is connecting two nouns. Wenn sich im Griechischen kein Artikel vor dem zweiten Wort findet, gleichzeitig aber ein und die beiden Hauptwörter verbindet. The second word is an adjective of the previous noun. Dann ist das zweite Wort eigentlich eine Ergänzung zu dem ersten Wort. Like Jesus, our Savior and God. Wie Jesus, unser Retter und Gott. He's our Savior God. He's not. Er ist unser Retter Gott. He's not two Jesuses. Er ist nicht zwei Jesus. Now, before we go a little further. Bevor wir jetzt ein bisschen weitergehen dann. The apostles and prophets are the foundation of the church. Die Apostel und Propheten sind die Grundlagen der Gemeinde. We find that in chapter 2. Das finden wir bereits in Kapitel 2. And in the strictest sense of the word, there are no more apostles and prophets. In the strictest sense. Und im strikten Sinne des Wortes, im engen Sinne, gibt es keine Apostel und Propheten mehr. In the early church, they had no Bibles. In der frühen Gemeinde, da gab es keine Bibeln mehr. New Testaments. Gab es noch keine Bibeln. They had Old Testament scripture. Also in dem Sinne, dass es noch keine, kein Neues Testament gab. Sie hatten die Schriften des Alten Nobody Testaments. Got up and said, let's turn to Hebrews. Niemand ist da vielleicht aufgestanden und hat gesagt, okay, schlagen wir hin zum Hebräerbrief. Slowly letters were appearing. Nein, es ging so ganz langsam, dass erst diese Briefe sich da, Briefe erst entstanden. As they would write them. Während sie ja geschrieben wurden. But God gave apostles and prophets, and they would speak forth His mind. Aber Gott hat diese Apostel, Propheten der Gemeinde gegeben, auf dass sie seinen Sinn aussprechen. With such authority that they were equal to the Scripture. Mit einer solchen Autorität, dass das einfach gleichgültig war wie die Schrift. So that when Paul wrote, so dass wenn Paulus schrieb, Peter says in his second letter, Petrus von ihm sagt in seinem zweiten Petrusbrief, he calls Paul's letter Scripture. So dass nämlich Paulus die Schriften der Petrus die Schriften des Paulus als Schrift anerkennt. Now there's no one in the world today who's writing more Scripture. Und es gibt niemanden mehr in der Welt, der als solches einfach Schriften schreibt. But aber, in a very broad sense, aber in einem sehr weiten Sinne, every single one of us is an apostle. Ist jeder einzelne von uns ein Apostel. We're all special messenger. Wir sind alle besondere Botschafter. Someone to the Anchor Bakery. Jemand ist ein Botschafter in Someone der Anchor-Bäckerei. Einer beim Biller. Someone to AKH. Vielleicht jemand beim AKH. Someone to their family. Jemand gegenüber Someone deiner Familie. To the university. Oder vielleicht jemand zur Universität. Wherever we go, we are all special messengers. Wo auch immer wir hingehen, wir sind alle besondere Botschafter. And Acts chapter 2 says that the daughters and sons will prophesy. In Apostelgeschichte 2 heißt es, dass die Söhne und Töchter weissagen so, werden. In the broadest sense, we're all prophets. Also im weitesten Sinne gesehen, sind wir alle Propheten. Because we all have the ability to speak God's mind in the moment. Denn wir alle haben ja die Fähigkeit, durch ihn Gottes Sinn für den Moment auszusprechen. Now there's people today who are apostles and prophets. Es gibt auch heute Leute, die Apostel und Propheten sind. But not in the strictest sense. Aber nicht in diesem engen Sinne. They're not on the level of the original. Sie sind nicht auf der gleichen Ebene zu stellen wie die ursprünglichen Apostel und Propheten. They have a special calling. Und doch haben sie eine spezielle Berufung. They have the gift. Sie haben eine Gabe. And they do the work. Und sie haben oder führen auch das Werk aus. Some people don't have the gift, but they do the work. Andere haben nicht die Gabe und versuchen es trotzdem auszuführen. So there's a lot of room here. Also da ist sehr viel Platz einfach. Now the next two, evangelists and pastor teachers. Der nächste Punkt, die Evangelisten und die Pastorenlehrer. Yesterday I had a lunch with an evangelist. Gestern hatte ich Mittagessen mit einem Evangelisten. A real live evangelist. Also einen echten, ganz lebensnahen Evangelisten. He is the European director for Jews for Jesus. Er ist der europäische Direktor von Juden für Jesus. He's been a Christian 35 years. Er ist Christ seit 35 Jahren. And he comes from Manhattan. Und er kommt aus Manhattan. And he comes from the Jewish community. Er kommt dort aus dem jüdischen Umfeld. And he was so against Jesus. Und er war selbst so gegen Jesus. And when someone who was a Jew for Jesus gave him a tract, he was furious. Und als jemand, der ein Jude für Jesus war, ihm ein Traktat gab, da ist er so zornig geworden. He wants to work with our church. Jetzt sagt er aber, er möchte mit unserer Gemeinde zusammenarbeiten. Because he heard that we love the lost. Weil er gehört hat, dass wir die Verlorenen lieben. He wants to work with us. Er möchte mit uns arbeiten. He wants to send a team to the center of the city. Er möchte ein Team bilden und es dann in die Innenstadt senden. I said, what's your platform? Und ich fragte ihn, was ist deine Plattform? Do you use a sketchboard or pantomime? What do you do? Verwendest du die Zeichentafel oder Pantomime? He says, I'm the platform. Ich bin die Plattform. Jews for Jesus. Juden. I don't need anything else. Ich brauche nichts anderes. He's got like 100 shirts, all different colors, Jews for Jesus. Er hat hunderte von T-Shirts, steht einfach nur drauf, Juden für Jesus. They go all over the world to these festivals, like a little team of 8 Jews for Jesus caused like an uproar. Das ist ein ganz kleines Team von 8 Leuten, die auf irgendwelche Festivals gehen und dann alles auf den Kopf stellen. They're going to go down to the Kärntenstraße and we're going to join them. Sie gehen auf die Kärntenstraße, wir werden bei ihnen sein. But we're not going to have Jews for Jesus on our sweatshirts. Aber wir werden auf unseren Sweatshirts nicht stehen haben, Juden für Jesus. We're going to have Austria for Jesus on ours. Österreich für Jesus. And we're going to work with them. Und wir werden mit ihnen zusammenarbeiten. An evangelist. Ein Evangelist. I knew another evangelist. His name was Mickey Walker. Ich kannte einen anderen Evangelisten. Sein Name war Mickey Walker. He was working with OM and was one of their top evangelists. Er hat mit Operation Mobilisation OM gearbeitet. Er stayed, war einer, stayed over my house. Der bedeutendsten Evangelisten von ihnen. Er war bei mir zu Hause. And he, we just talked through the night. It was wonderful. Und wir haben die ganze Nacht einfach durchgeredet. Das war wunderbar. His wonderful sketchboard. Er war einfach super im Sketchboard, ein großartiger Prediger. He got into a motorcycle accident. Er hat einen Motorradunfall. Crashed into a car that came, flipped over the car. Mitten reingefahren in ein Auto, was herauskam. Smashed on the ground. Er wurde rübergeschleudert über das Auto. His leg is broken, shattered. He's bleeding. Schlug auf dem Boden. Sein Bein war gebrochen. Er blutete. Someone comes into a Christian bookstore. Jemand kommt in ein christliches Büchergeschäft. And says, "Man, the dude was an accident down there." Oh Mann, hast du das gesehen? Da war ein this ein Unfall. Guy on a motorcycle just poof, drüber über das Auto. It was incredible. Unglaublich. But the most incredible thing is he was handing out literature. Wisst ihr was? Der hat dann noch Traktate ausgeteilt. While he was laying on the ground. Während er da auf dem Boden lag. To everybody who came over to see if he was alive, he was given a tract. An alle, die noch schauen wollten, ob er vielleicht überhaupt noch lebt. That's an evangelist. Das ist ein Evangelist. The guy's out of his mind. Der hat wirklich den Verstand verloren. And when they came and said this, the guy in the bookstore said, "It's Mickey Walker." Und als der andere hinkam, um davon zu erzählen, sagte man im Buchladen, das kann nur der Mickey Walker sein. He's an evangelist. He's out of his mind. He's crazy for souls. Er ist ein echter Evangelist. Der ist einfach völlig verrückt nach den Seelen. And he said to me, the difference between me and you, Rob, I'll explain. Und er sagt einfach nur, der Unterschied zwischen dir und mir, den werde ich dir erklären. The pastor and evangelist went camping together. Also, der Pastor und der Evangelist, die sind einfach draußen in den Wald. And they stayed in a cabin. Und da waren sie in so einer Hütte drin. The pastor got up in the morning and the evangelist was gone. Der Pastor steht auf, der Evangelist war schon weg. So he starts making breakfast. Fängt an, macht das Frühstück. And a little while later he hears this screaming. Ah, help, help. Und dann hört er dieses Schreien, Hilfe, Hilfe. And through the field he sees the evangelist running with this grizzly bear behind him. Und durch die Felder kann er von weitem schon sehen, wie der Evangelist rennt und hinter ihm and der Grizzlybär. And he's running toward the cabin. Und er rennt auf diese Hütte zu. And they're going around and around the cabin. Rennen sie drumherum, rennen sie drumherum. And the evangelist says, "Open the door, open the door." Mach die Tür auf, mach die Tür auf. So the pastor opens the door. Der Pastor macht die Tür auf. The evangelist goes by the door. Der Evangelist, er rennt an der Tür vorbei. The grizzly bear goes into the cabin. Der Grizzly kommt direkt in die Hütte rein. And the evangelist says, und der Evangelist sagt, "When you're done with him, I'll bring you another." Wenn du fertig bist mit ihm, kann ich dann den nächsten bringen. He says, "That's me and you, Rob." Da sind wir beide. I find the grizzlies and you take care of them. Ich kümmere mich um die Grizzlies und du kümmerst dich dann um sie. Who's got the harder job? Wer hat den härteren Job? Evangelists. Evangelisten. And then there's teaching pastors. Und dann gibt es diese lehrenden Pastoren. And it's for one reason. Und aus einem Grund. And we find it in verse 12. And wir finden das in Vers 12. Verse 12, we find the design, the real design, God's design for the church. Im Vers 12 finden wir Gottes Design, das echte Design für die Gemeinde. And these men were given. Diese Männer sind gegeben worden. To prepare God's people for the work of service. Um Gottes Volk für das Werk des Dienstes auszurüsten. That word prepare is equip. Das Wort vorzubereiten. Kann man auch sagen, ausrüsten. Someone explained it as it's to reset something that's out of place. Das, jemand hat dazu gesagt, es ist einfach etwas wieder an die richtige Stelle zurückzubringen. So it can function in its original design. Etwas wieder an die richtige Stelle zu rücken, auf dass es wieder so funktionieren kann, wie es ja eigentlich geschaffen war. To equip, to prepare God's people for the work of service. Zur Ausrüstung der Heiligen. Eben dem Volk Gottes, so, für das Werk des so that the body of Christ may be built up. Für die Erbauung des Leibes Christi. We'll just stop right there. Und da werden wir einmal innehalten. You can close your Bibles. Wir können die Bibeln dort schließen. God gave men as gifts. Gott hat Männer, Menschen als Gaben gegeben. Now we talked about churches who have the wrong design. Wir haben über Gemeinden gesprochen, die das falsche Design haben. It's the reason why so many pastors just quit. Und das ist der Grund, warum so viele Pastoren einfach aufgeben. When I was in Atlanta, Georgia last year, als ich letztes Jahr in Atlanta war, in Georgia, I'm sorry, in Boston, the speaker said this. Sagt der Sprecher, 85% of all Bible college graduates in America, 85% aller Bibelschulabsolventen in Amerika, who finish at least 5 years of theological training, die zumindest fünfjähriges Training am Bibelcollege abschließen, after spending all that money, nachdem sie auch all dieses Geld da investiert haben, quit the ministry within 5 years of graduating. Geben einfach dann ihren Dienst auf innerhalb von 5 Jahren, nachdem sie das College abgeschlossen haben. To never do church work again. Um nie wieder irgendwelchen Dienst in der Gemeinde inne zu haben. Over 85%. Und das sind wirklich 85%. There's no mystery to me. Und für mich ist das eigentlich kein Geheimnis. No mystery. Das ist für mich kein Geheimnis. What is the wrong design? Was ist das falsche Design? The pastor does the ministry. Der Pastor macht den Dienst. The pastor and his team does the ministry. Der Pastor und sein Team macht den Dienst. And the church pays them. Und die Gemeinde bezahlt ihn dafür. And applauds them. Und applaudiert. Wonderful. Ha, sehr wow, schön. We have the best team. They're incredible. Wir haben einfach das beste Team. Do you know how many phone calls our pastor makes a week? He's unbelievable. Also wisst ihr, wie viele Telefonanrufe unser Pastor macht? I mean, unglaublich. He remembers my birthday every year. It's unbelievable. Jedes Jahr erinnert sich an meinen Geburtstag. He can do everything. He does everything. Also ich glaube, er weiß alles. And I think we should give him a raise and just wow, it's Aber so glaub, beautiful. Wir sollten irgendwie Applaus geben speziell. And this is the wrong design. Aber das ist das falsche Design. The design that God intended, das Design, was aber Gott beabsichtigt the pastor hat, and his team, der Pastor und sein Team, equip the church to do the ministry. Rüsten die Gemeinde aus dafür, dass sie den Dienst tun kann. Now going back to this gift that God gave us all, that Jesus gave us all. Gehen wir mal zurück zu dieser Gabe, die jeder einzelne von uns empfangen hat. It's inside of me. Er steckt ja in It's mir drin. A spiritual gift from him. Diese Gabe steckt ja in mir drin. And ist eine Gabe vom part Herrn. Of that gift und ein Teil dieser Gabe is that I can see problems. Ist, dass ich einfach Probleme ganz spezifisch erkennen kann. I have insight. Ich bekomme da irgendwie einen Durchblick. A person with the gift darin. Of mercy can see someone hurting that other people don't. Eine Person, die diese Gabe der Barmherzigkeit hat, die kann einfach sehen, wie jemand, der irgendwie verletzt ist, was jemand anders gar nicht erkennen kann. A person with the gift of encouragement can spot discouragement when no one else does. Die Person, die die Gabe der Ermutigung hat, sie kann Entmutigung erkennen, wo es niemand anders überhaupt sieht. A person with the gift to lead can spot passivity when no one else does. Die Person, die diese Gabe hat, zu leiten, sie kann Passivität erkennen, wo es niemand anders überhaupt sieht. When you see a problem in the church, wenn du irgendwie ein Problem in der Gemeinde siehst, you are probably the solution. Dann bist du selbstverständlich auch die Lösung. If we're in the right design, wenn wir im richtigen Design funktionieren, if we're in the wrong design, wenn wir da in einem falschen Design sind, I am the solution. Dann muss ich die Lösung sein. Now, I have a big problem. Also ich habe ein großes Problem. Because for 31 years, denn seit 31 Jahren, I have served in churches. Habe ich in Gemeinden gedient. And I've done everything. Und dabei alles gemacht. I've built stages. Habe Bühnen gebaut. When I was 23 years old, I renovated the inside of the chapel myself. Als ich 23 Jahre alt war, habe ich eine ganze Gemeinde innen renoviert. I said to the pastor, "Don't you think this old paneling is really ugly?" Ich habe zum Pastor gesagt, also glaubst du nicht, dass diese alten Holzpaneelen irgendwie ein bisschen hässlich aussehen? He says, "What do you want to do, Rob?" Also Rob, was möchtest du machen? Rip it all down. Ja, rausreißen. Don't do that, it's a waste of time. Na, das ist doch Zeitverschwendung. I said, "If it wasn't up, would you put it up?" Also, wenn es da nicht wäre, würdest du so etwas da befestigen? Probably not. Na, eher nicht. Let's rip it down. Dann weg damit. And I just could spot holes. Und ich konnte einfach diese Lücken da erkennen. Because I have the gift of helps. Weil ich diese Gabe der Hilfeleistung habe. And wherever there was a hole, I just stepped in. Und wo auch immer da eine Lücke war, bin ich da hineingetreten. I've been doing this like for 31 years. Und das mache ich so jetzt vielleicht seit 31 Jahren. I'm so in the habit of doing this. Und das ist mir so zu einer Gewohnheit geworden. That I could fill almost any hole in the church. Dass ich vielleicht so jedes Loch in der oder jede Lücke in der Gemeinde einfach ausfüllen I've done könnte. Everything. Ich habe bereits alles gemacht. The problem is here. Aber das Problem liegt da. When I fill a hole, wenn ich da eine Lücke ausfülle, I usually do it with joy, most of the time. Mache ich es üblicherweise mit, auch mit Freude. Except when I have to do these pillars. Ausgenommen, wenn ich dann da diese Säulen machen Now, muss. Those pillars, remember how the wood was out, left out around them? Erinnert euch daran, wie da ein Stück freigelassen wurde um die Säulen herum. Ich wollte das eigentlich nicht machen. And then we hired a professional team to do it, and they didn't want to do it either. Und dann haben wir da also ein professionelles Team da engagiert und die wollten es auch nicht machen. In 35 years we have never seen something so ridiculous as trying to put wood around these pillars. Also in 35 Jahren haben wir noch nie so etwas Blödes gesehen, dass man da dieses Holz da um diese Säulen stückelt. And they started doing such a bad job. I said, look, just stop. I'll do it, all right? I'll do it. They said, thank you. Please, you do it. So armselig, wie die das gemacht haben, dass ich gedacht habe, komm, stopp, lass es mal, ich mache das schon. So I spent 32 hours on my knees doing six pillars. Und so habe ich wie viele Stunden? It's 32. 32 Stunden damit verbracht, diese kleinen Holzstückchen da anzustückeln. With help from Daniel and some others. Mit der Hilfe von Daniel und einigen anderen. Step in, because there's a hole. Bin da in diese Lücke getreten. I can do this forever. Und das kann ich immer so machen. The only reason I was in the choir. Der einzige Grund dafür, dass ich bei dem Chor, and actually someone criticized that, bei dem Chor mitgemacht habe, that there were such old people in the choir. Da hat dann jemand das kritisiert, dass da so alte Leute in dem Chor waren. Well, I'm the oldest, so I guess it was me. Also, ich war der Älteste, wahrscheinlich war ich das dann. Do you know why I was in the choir? Wisst ihr, warum ich im Chor Because war? I had an appointment with Arnaldo. Also in dem Osterchor. Ich hatte da eine Verabredung mit dem Arnoldo, who had tears in his eyes, der Tränen in den Augen hatte. And he said, I have no male singers, just one. Ich habe keine männlichen Sänger, nur einen. If I do not have four, und wenn ich nicht zumindest vier habe, the choir is over. Dann ist Schluss mit dem Chor. I said, you have two now. Jetzt hast du zwei. I'll find two more. Ich werde noch weitere zwei finden. I just stepped in because it was a hole. Ich bin da einfach in diese Lücke getreten. And then people think, wow, he just likes doing this stuff. Und Leute denken, huh, da hat er aber Spaß dran. He just had such a great time on the floor. Na, er hat auch gerade so viel Spaß gehabt bei dem Boden. And such a great time putting those curtains up. Und dass diese Vorhänge aufhängen, das muss Spaß gemacht haben. With Maria and Georgie. And mit dem Georgie zusammen. He just has a great time doing all this stuff. Das muss das Größte sein für ihn. Super, wenn er das praise, macht. Oh, this, praise ja, the Lord. Thank you for such Herrn. A man. Oh, oh wonderful. Mann, was ein wunderbarer Mann. Let's Danke. Let's give him a good present at Christmas. Bekommen doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. And we're in the wrong design. Und da ist es, das falsche Design. Partly my fault. Zum Teil ist es meine Schuld. Maybe for the most part my fault. Vielleicht zum größten Teil. I decided 3 days ago. Vor 3 Tagen habe ich mich entschieden. Because I was being coached by somebody. Weil mir jemand da ein Coaching gegeben hat. A businessman who's in our church. Ist ein Geschäftsmann, der auch in der Gemeinde ist. And he said this to me. Und er hat mir Folgendes gesagt. He said, Rob, I'm as good a carpenter as you. Weißt du, Robert, ich bin als Schreiner genauso gut wie du. And I learned something. Also als Zimmermann, aber ich habe etwas gelernt. When I pick up a hammer, wenn ich einen Hammer aufhebe, my business goes bankrupt. Dann gehe ich bankrott. When you pick up a hammer, wenn du den Hammer aufhebst, your church is not fulfilling God's will. Dann erfüllt deine Gemeinde nicht Gottes Willen. You gotta keep this in your mind. Und das merkt ihr besser. And I did. Und das habe ich and mir gemerkt. I'm making a major shift in my life. Und jetzt mache ich eine ganz wesentliche Veränderung durch in meinem Leben. I pick up everything. See a piece of wood, I move it, ich hebe immer something. Alles auf, was ich irgendwie sehe. Stück Holz, kein I'm Problem. Just so accustomed to being in this mode of, I'll do that, I can do a chair, I'll help you. That needs to be straightened out. Ich bin einfach out. So dran gewöhnt. Das ist wirklich, also ich bin da voll drin. Und denke, oh, der Tisch, das change Boden the light bulb, ja. I'll get it. Ah, kein Problem da, die Glühbirne mache ich eben. And you know what happens? The church gets passive. Und wisst ihr, was dabei geschieht? Die Gemeinde wird ganz passiv. Whose fault? Wessen Schuld? Mine. Meine. You got to help me on this because we need to do a change here. Bitte, ihr müsst mir dabei helfen. Wir müssen da eine Veränderung einfach vornehmen. I called my wife the other night and I said, "You know what, hon?" Und dann abends habe ich meine Frau angerufen und habe ihr gesagt, "Today I said no to 5 things." Weißt du was? Heute habe ich 5-mal nein zu verschiedenen Dingen gesagt. And I got someone else to do it. Und ich habe es möglich gemacht, dass jemand anderes das tun kann. She said? Wisst ihr, was sie oh getan my hat? God, this is a revolution. Mein Gott, eine Revolution. It is. Do you know why? Es ist eine Revolution. What is my job? Denn was ist meine Arbeit? My job is to feed and equip the church. Meine Aufgabe ist, die Gemeinde zu nähren und sie auch auszurüsten. Do you know how sometimes how little time I ever have to read a book? Wisst ihr, wie wenig Zeit ich manchmal habe, einfach nur ein Buch zu lesen? I picked up a book on leadership, the 10 big mistakes of leaders. Ich habe ein Buch über Leiterschaft mir durchgeschaut, die 10 größten Fehler von Leitern. I looked at the first one and thought, okay, that's number one. Okay. Ich habe das erste angeschaut. Number okay, two. Eins, okay, Nummer three is not zwei. Bad. Four is not bad. Five. Drei, oh my. Oh, help vier, me, Jesus. Fünf. Oh, six, Jesus. Sechs. Eight. Wow. Oh man. Acht. Oh je. You know how this works now? Watch. Wisst ihr, wie das funktioniert? You see a problem. Ihr seht vielleicht ein Problem. You are the solution. Ihr seid dann auch die Lösung dazu. But you say, how can I be the solution? Wenn du dich dann I fragst, don't know how to do that. Wie kann ich die Lösung sein? Eigentlich weiß ich nicht, wie ich dann das machen soll. You come to me. Dann komm zu mir. And you say, I see the need. Ich sehe da eine Not. Do you want to do that? Möchtest du das vielleicht tun? No. My husband needs to get saved, Pastor. Can you come and witness to him? Mein Mann, der müsste errettet werden. Kannst du vielleicht kommen und ihm Zeugnis geben? No. I have a professor at work. If you witness to him, he probably might get saved. Ich habe einen Professor an der Arbeit. Vielleicht, wenn du ihm Zeugnis gibst, vielleicht wird er rettet. No. If you see the need, you are probably the solution. Wenn du eine Not siehst, bist du wahrscheinlich auch die Lösung dazu. But you will say, und du wirst sagen, I don't know how. Na, ich weiß gar nicht, wie soll denn das gehen? And I will say, und ich werde sagen, I will show you. Das werde ich dir zeigen. And when that happens, und wenn das dann passiert, we are fulfilling that verse. Dann erfüllen wir diesen Vers. I am equipping you ich rüste dich aus, the ministry. Auf dass du diesen Dienst tun kannst. And if I don't know how, I will find someone who knows how. Und wenn ich selbst nicht weiß, wie es geht, werde ich für dich jemanden finden, der es weiß. This is God's design. Und das ist Gottes Design. For the church. Für die Gemeinde. And with this design, we can be a high-impact church. Und mit diesem Design, mit dem göttlichen Design, können wir eine Gemeinde sein, die eine starke Wirkung hat. Every single one of us, jeder einzelne von uns, is an apostle. Ist ein Apostel. We're all special representatives. Wir sind alle spezielle Repräsentanten. Every single one of us is a prophet. Jeder einzelne von uns ist ein Prophet. We all can speak God's mind in the moment. Wir alle können Gottes Sinn aussprechen. Für den Moment. Every single one of us is an evangelist. Jeder einzelne von uns ist ein Evangelist. Now I'm talking in a broad sense, in jetzt a very broad sense. Weit gefassten Sinn. We can all share Jesus with somebody. Wir alle können Jesus jemand anderem weitergeben. And every single one of us is a pastor. Und jeder einzelne von uns ist auch ein Pastor. We can care. Wir können einfach uns um andere kümmern. We can protect, we can guide people. Wir können Leute einfach beschützen. Wir we können can, auch helfen, sie we zu leiten. Can counsel people. Wir können ihnen auch seelsorgerischen Rat and geben. Unless we do this full paradigm shift in our thinking, und wenn wir da nicht einen völligen Paradigmenwechsel vornehmen in unserem Denken, we'll never be a high impact church. Dann werden wir nie diese Gemeinde mit dieser starken Wirkung sein. Because the only people that ever get saved, denn die einzigen Leute, die jemals errettet werden, sind die Leute aus dem Hundepark und die paar Leute, die von ein paar Leuten gebracht werden. Die einzigen Leute, die seelsorgerischen Rat bekommen, sind die, denen ich Seelsorge gebe und die Seelsorge bekommen von ein paar Leuten im Team. What happens if we all begin to do it? Was passiert, wenn wir alle das tun? So here it is. If you see something, also wenn du jetzt etwas einfach siehst, a need, vielleicht ein Bedürfnis, eine Not, and you don't know how to do it, und du weißt aber selbst nicht, wie just du das irgendwie write erfüllen me an kannst, email and say, how do I dot dot dot. Schreib mir ein E-Mail und sag, ja, wie kann ich denn Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? And if there's enough of them, we'll have a seminar on it. Und wenn es da genug für dieses Thema gibt, werden wir darüber ein if Seminar it's machen. One or two, I'll just mention it in a message so everybody can hear it and let's just all grow together. Ein oder zwei Punkte, wir werden es dann einfach in der Botschaft aufnehmen und dann können wir gemeinsam davon lernen. What do you think? Was denkst du darüber? This is God's design. Das ist Gottes Design. And this design works. Und dieses Design, es funktioniert. The equipping of the saints, das Ausrüsten der Heiligen, to the work of the ministry, für das Dienst, für das Werk des Dienstes. And the result of that is the building up of the body of Christ. Und das Ergebnis davon ist die Auferbauung des Leibes Christi. What do you think? Are you with me? Was denkt ihr dazu? Can you help me with this? Seid ihr bereit, mir zu helfen? Can you, next time you see me doing something I shouldn't be doing? Beim nächsten Mal, wenn ihr mich dabei seht, wie ich etwas tue, was ich eigentlich gar nicht tun sollte. I don't mind putting a few chairs away. I'm not putting them all away anymore. Das ist kein Problem, vielleicht ein paar Stühle wegzuräumen, aber ich werde jetzt nicht alle wegräumen. I never put them all away anyway. Also ich mache es eigentlich nie ganz. But when you see a hammer in my hand, say. Aber wenn ihr einen Hammer in meiner Hand seht. Pastor Rob, is that hammer supposed to be in your hand? Also Pastor Rob, dieser Hammer sollte in deiner Hand sein. Watch, and this, I'll just close. Wird jetzt abschließen. When I'm doing something I should not be doing. Wenn ich etwas tue, was ich eigentlich nicht tun sollte, I don't have the time, dann habe ich nicht die Zeit, to help someone figure out how to do what God is putting on their heart to do. Dann habe ich gar nicht die Zeit, jemand anderen zu helfen, das vielleicht tun zu können, was Gott ihm oder ihr aufs Herz gelegt hat. So you have a lot of frustrated people, und so gibt es eine Menge frustrierte Leute, who may not even know they're frustrated, die noch nicht mal so richtig wissen, dass sie frustriert sind. Just passive. Die aber einfach nur irgendwie so passiv sind. Because you're not being equipped. Weil sie nicht wirklich ausgerüstet werden. Because I'm doing what I'm not supposed to be doing. Weil ich einfach das tue, was ich gar nicht tun sollte. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Lord Jesus. Herr Jesus. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute Abend jemand hier. Who doesn't know you. Der dich nicht kennt. If you died tonight, where would you go? Wenn du heute Abend stirbst, wo würdest du hingehen? To be with the Lord? Würdest du hingehen, um beim Herrn zu sein? Maybe you have no idea. Vielleicht hast du keine Ahnung, was passieren wird. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus ist das Lamm Gottes, was hinwegnimmt die Sünde der Welt. Invite him into your life tonight. Lade ihn heute Abend ein in dein Leben. Through a simple prayer. Durch ein ganz einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my faults and sins. All meine Schuld und alle meine Sünden. My acts of selfishness. Diese selbstsüchtigen Handlungen. Forgive me and cleanse me. Vergib mir und reinige mich. Wash me through the blood of Jesus. Wasche mich rein durch das Blut Jesu. Who died for my sins. Der ja für meine Sünden starb. Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Just say those words to God. Sprich einfach diese Worte zu Gott aus. God, forgive me. Gott, please. Vergib mir bitte. Lord, we think of all these Muslims around us. Vater, wir denken an all die Moslems um uns herum. Thousands and thousands and thousands of them. Tausende und Abertausende. What do they think of our church? Was denken Sie vielleicht über unsere Gemeinde? Do we have any impact in their world? Haben wir nur irgendwie eine Wirkung in ihre Welt hinein? This entire city. Oder in dieser ganzen Stadt? Lord, help us to fulfill. Herr, hilf uns, dass wir einfach erfüllen. Our purpose, Lord, as a church. Was unser Zweck ist als eine Gemeinde. We thank you tonight. Wir danken dir, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.